Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 889 an Schiller. Ich will also meine Gesellschaft morgen aufgeben und nur etwas Musik zur Probe machen, denn mich verlangt gar sehr, den neuen Tenoristen sowie die neue Komposition vom Reiterlied zu hören. Über die gestrige Leseprobe hoffe ich bald mit Ihnen zu sprechen, so wie man Donnerstag oder Freitag eine bei mir halten kann, wozu ja vielleicht Ihre Frauenzimmer kämen und man sonst noch einen Freund einlüde, damit zugleich mit diesem Geschäft eine gesellige Unterhaltung entstünde, an der es ohnehin mitunter bei uns gebricht. Mögen Sie, wenn Sie heute Abend nicht gar zu spät fertig werden, noch auf ein Stündchen bei mir einsprechen, so werden Sie mir willkommen sein. Weimar am 28. Februar 1803. G.